die Szene bei dir, die Liebe des Lebens, die Liebe zu Gier. Du schreibst und holst nie auf, Herr Lehrer diktiert und alle passen auf. Viel zu viel gewagt und auf einmal warst du klein, wie ein König im Gedränge, heilig ohne Schein. Ein Himmelreich voll Lügen, such dir ein paar aus, wer sollte dich schon rügen im stürmenden Applaus. Viel zu viel gewagt und auf einmal warst du klein wie ein König.